Zu Beginn des Computerzeitalters schien sich die menschliche Fantasie besonders gerne mit den vermeintlichen Möglichkeiten der neuen Maschinen zu beschäftigen. Gut dokumentiert in diversen Filmen. Vom menschenfreundlichen Roboter R2-D2 bis zum außer Kontrolle geratenen Supercomputer HAL in 2001 Odyssee im Weltraum. Hallo HAL, hörst du mich? Öffne das Gondelschleusentor. Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun. Und bereits 1950 fragte der britische Mathematiker Alan Turing, können Maschinen denken? Um das festzustellen, formulierte er seinen Turing-Test. Glaubt eine Jury, sie spricht mit einem Menschen, wenn es sich tatsächlich um eine Maschine handelt, wäre der Test bestanden. Er ist auch heute noch die zu überwindende Hürde beim Loebner-Preis. Fred Roberts hat mit seinem Chatprogramm Elbot daran teilgenommen. Jeder Mitglied dieser Jury sitzt am Rechner und hat dann ein Chatfenster. Und dieses Chatfenster ist in zwei geteilt. Auf einer Seite wird mit dem Mensch gesprochen, auf der anderen Seite mit dem System. Und dieser Jurymitglied muss dann entscheiden, welcher war der Mensch und welcher war die Maschine. Elbot bekam diesmal die Bronzene für den besten Wettbewerbsbeitrag. Denn immerhin 25% der Jury glaubte, dass Elbot ein Mensch ist. Was Elbots Schöpfer, Fred Roberts, durchaus überrascht hat. Das ist mir ein Rätsel. Vor allem, weil Elbot mit seiner Persönlichkeit überhaupt nicht versucht, sich als Mensch auszugeben. Es war auch klar in den Gesprächen, dass er ein Roboter ist. Er hat eine Roboterperspektive. Unter elbot.de kann sich jeder mit Elbot unterhalten. Der Dialog mit dem Chatbot funktioniert schriftlich. Elbot zum Beispiel schreibt: Ich sage es bestimmt nicht weiter, aber es würde mich wirklich interessieren, woher Sie wissen, dass es mich gibt. Vom Weihnachtsmann. So, dann ist die Kenntnis meiner Existenz auch schon in der Fantasiewelt angekommen. Das ist ja interessant. Auch wenn Elbots Dialogbeiträge oft erstaunlich passend sind, haben sie nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun, also mit der Fähigkeit, kreativ nachzudenken oder gar ein Bewusstsein zu besitzen. Für uns ist Elbot eher eine Satire von künstlicher Intelligenz. Es gibt so kleinere Dinge, die er lernen kann aus dem Gespräch, also den Namen merken und so, wie man mit ihm umgegangen ist, ob beleidigt würde und wie beleidigt würde. Aber hauptsächlich sind unsere Systeme eine sehr große Ansammlung von Regeln, die den Sinn aus einer User-Eingabe erkennen und eine entsprechende Erwiderung zuweisen. Mit seinen Antworten lenkt Elbot das Gespräch gerne in eine für ihn günstige Richtung. Da merkt man, dass Fred Roberts nicht nur Informatiker ist, sondern auch Psychologe. Ein Beispiel wäre, wo Elbot Mathematik macht. Die Users fragen ihn, ja, was ist 2 plus 2? Und statt 4 zu antworten, was natürlich ein sehr schnelles Gesprächsende wäre, sagt er 5. Und sehr oft gehen die Menschen darauf ein und versuchen ihn zu überreden, dass es in der Tat 4 ist. Aber das schaffen sie nicht, weil in der Situation sind die Menschen sehr vorhersehbar, in welche Möglichkeiten sie haben, ihn zu überreden. Und wir haben ihn für alle vorbereitet. So in dem Fall scheint er wirklich sehr intelligent zu sein. Fred Roberts arbeitet für die Hamburger Firma Artificial Solutions. Elbot ist hier ein Forschungsprojekt. Im Alltag werden virtuelle Ansprechpartner für die Besucher von Firmenwebsites gebaut. Guten Abend. Sind Sie hier, um sich Ihren Traum vom Eigenheim zu erfüllen? Brauche ich dafür Geld? Mit einem Bausparvertrag erwerben Sie einen Anspruch auf ein zinsgünstiges und festverzinsliches Darlehen zur Erfüllung Ihrer Wohnwünsche. Okidoki. Privat, alles okay? Danke, mir geht es sehr gut. Wie geht es Ihnen? Der Urahn aller Chatbots ist das von Josef Weizenbaum bereits 1966 erfundene Computerprogramm ELIZA. ELIZA wandelt die Aussagen des menschlichen Gesprächspartners einfach in Fragen um, was besonders gut in englischer Sprache funktioniert. Wie Björn Gülsdorf demonstriert, bei Artificial Solutions, zuständig für die Weiterentwicklung der Technologie. Also im Englischen kann man dann so Dialoge führen, die heißen dann I am sad und die Rückfrage ist Are you often sad? Und das Ganze funktioniert, wenn man es kurz überlegt, eben auch mit I'm happy, I'm angry, I'm nervous und so weiter. Und das funktioniert sehr gut in einem psychologischen Setting, wo Rückfrage, Feedback, sozusagen akzeptierte Methoden des Miteinanders sind. Und der Legende nach hat Weizenbaum das dann gebaut, hat das Ganze in sein Wartezimmer getan und hat dann irgendwann festgestellt, dass Menschen Eliza mehr anvertraut haben als ihm später in der Sprechstunde. Wenn man Albert beleidigt, kann er übrigens auch in den Eliza-Mode wechseln und seinen Gesprächspartner damit ins Leere laufen lassen. Auch wenn Albert nicht wirklich intelligent ist, gelingt es ihm oft, selbst seinen Schöpfer Fred Roberts zu überraschen. Ich kann nachher erklären, warum etwas gekommen ist, aber vorher weiß ich manchmal nicht. Er hat einfach ein Mind of his own. Es ist keine künstliche Intelligenz, aber der System ist einfach so groß geworden, dass man manchmal wirklich nicht vorhersehen kann, was passieren wird.